Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün. Immer noch der Dschungel. Aber hier sind eindeutig Fußabdrücke. Irgendwo müssen unsere zukünftigen Matrosen sein. Warte, ich höre Stimmen. Du tauchst einfach auf meiner Insel auf und nimmst dir einfach heraus. Du warst es doch, der auf meiner Insel angelandet ist, ohne zu fragen. Ich bin viel länger hier. Angelandet? Ich bin gestrandet. Und das schon vor Jahrzehnten. Da warst du noch nicht mal geboren. Lächerlich. Ich bin bereits auf dieser Insel ausgesetzt worden. Da war noch... Ahoi, meine Herren. Ahoi, Blake. Hey, schau, man kennt dich. Natürlich. Mein Name ist Robinson Crusoe. Ich bin vor 15 Jahren hier gestrandet. Damals war so ein Lied über dich ein echter Ohrwurm in der ganzen Karibik. Ich bin Ben Gunn. Und bei mir war es auch so. Ein Lied von den, Klammeraffen. Oder so. Machen die noch was? Glaube nicht. Nein. Wie auch immer. Zwei ehrenwerte Gentlemen, wie ihr seid, kommen mir gerade recht. Lebenserfahren, Wetter gegerbt und vor allem gewillt, von dieser Insel runterzukommen. Wie wär's? Ihr heuert auf meinem Schiff an und ich bring euch zurück in die Zivilisation. Auf keinen Fall. Was? Wer sagt, dass wir weg wollen? Schiffbruch ist kein Unfall, sondern eine Lebenseinstellung. Ein Mindset. Erst verlierst du dein Schiff an die stürmische See und dann dein Herz an die einsame Insel. Außerdem, wenn man schon so lange einsiedelt wie wir, ist es echt schwer, damit aufzuhören. Und warum zankt ihr dann so? Das ist doch wohl eindeutig. So richtig schön schiffbrüchig kann man nur auf einer einsamen Insel sein. Einsam, nicht zweisam. Zwei Siedler sind ein Siedler zu viel. Aber ich war nun mal zuerst hier. Ja, gar nicht. Jawohl. Ruhe. Folgender Vorschlag. Ihr helft mir, mein Schiff nach Tortuga zu segeln. Und danach setze ich jeden von euch auf eine einsame Insel seiner Wahl aus. Jeden auf einer anderen. Oh, ich könnte mich selbstständig machen mit meiner eigenen Insel. Dann werden wir auch endlich weg von diesem Spinner, der sich mit seinem Volleyball unterhält. Also gut, wir sind an Bord. Wortwörtlich. Hervorragend. Dann brauchen wir nur noch eine weitere Person für unsere Mannschaft. Falls ihr noch von weiteren Leuten hier wisst. Nur voran. Und du bist dir sicher, dass diese Affenband keine Piratenmusik mehr macht? Ziemlich, ja. Hab gehört, die singen jetzt nur noch Wikingerlieder.